Achtes Kapitel. Innstetten war aufs Amt gegangen und Effi hatte ein wenig Toilette gemacht. Innstetten hatte sie darum gebeten, für unseren Freund Gieshübler. Wie ich ihn kenne, kommt er um 11 oder spätestens um 12, um dir seinen Respekt devotes zu Füßen zu legen. So spricht er nämlich. Er wird dein Freund werden, da bin ich mir ganz sicher. Effi dachte an den Chinesen, als Friedrich kam und ihr sagte, dass Apotheker Gieshübler da sei. Ich lasse sehr bitten. Effi war aufgeregt. Es war das erste Mal, dass sie die Rolle der Hausfrau und ersten Frau der Stadt zu spielen hatte. Friedrich öffnete die Tür und Gieshübler kam herein. Er war ein kleiner Mann mit schiefen Schultern, der einen kurzen Pelzmantel und einen hohen Zylinder trug. Er küsste ihr die Hand. »Mein Mann ist leider auf dem Amt, aber er kann jeden Moment zurück sein.« Sie bat ihn, in einem der Sessel Platz zu nehmen und setzte sich selbst auf das Sofa. »Sie haben mir gestern durch die schönen Blumen und Ihre Karte eine große Freude gemacht. Ich habe mich sofort nicht mehr als eine Fremde gefühlt und Innstetten sagte, wir würden sicher gute Freunde sein.« Sagte er so, »Der gute Herr Landrat.« »Ja, der Herr Landrat und Sie, gnädige Frau, da sind, das bitte ich sagen zu dürfen, zwei liebe Menschen zusammengekommen. Denn wie Ihr Herr Gemahl ist, das weiß ich, und wie Sie sind, meine gnädige Frau, das sehe ich.« »Wenn Sie mich nur nicht mit zu freundlichen Augen sehen, ich bin so sehr jung und Jugend.« »Ach, meine gnädigste Frau, sagen Sie nichts gegen die Jugend. Die Jugend ist auch in ihren Fehlern noch schön und liebenswürdig. Und das Alter hat oft die Moral auf seiner Seite, aber besser ist es doch nicht. Persönlich bin ich eigentlich nie jung gewesen. Leute wie ich sind nie jung. Man hat Angst, eine Dame zum Tanzen zu bitten, und so gehen die Jahre hin, und man wird alt, und das Leben war arm und leer.« Effi gab ihm die Hand. »Ach, Sie dürfen so etwas nicht sagen. Wir Frauen sind gar nicht so schlecht.« »Oh nein, sicher nicht.« »Und dann Ihr Name öffnet uns eine ganz neue Welt. Alonso, möchte ich sagen dürfen, ist ein romantischer Name, ein prezioser Name.« Gieshübler lächelte glücklich. Er hätte ihr gern sofort eine Liebeserklärung gemacht. Aber das ging natürlich nicht. So stand er auf, suchte nach seinem Hut, den er zum Glück sofort fand, und ging nach mehreren Handküssen fort, ohne etwas zu sagen.